Ay, mira, chama, estamos en Niemandsland de Contrabanda, un programa de actualidad alemana y venezolana. Ay, mira, chama, ¿tú no oíste que Angela Merkel y Hugo Chávez se casan? Mira, yo lo oí el otro día en Niemandsland, un programa de actualidad alemana y venezolana. ¿Tú no lo escuchas en Caracas? Escúchalo en Contrabanda en el 91.4 de FM. Herzlich willkommen zum Niemandsland. Eichaf Chaya Chökul. Eichaf Chaya Chökul. So heißt der Gletscher, unter dem der Vulkan auf Island liegt, der jetzt ausgebrochen ist und dessen Asche uns seit zwei Tagen den Flugverkehr in Nordeuropa lahmlegt. Circa 18% der 28.000 Flüge in Europa sind betroffen, besonders in Großbritannien, Irland, Dänemark, Norwegen, Schweden und auch in Deutschland. Die in der Vulkanasche hochgeschleuderten Gesteinspartikel sind imstande, die Turbinen der Flugzeugmotoren zu beschädigen. Wir freuen uns natürlich, dass zumindest der Planet von den schädlichen Abgasen der Flugzeuge bewahrt bleibt. Der Planet wehrt sich also gegen diesen Flugverkehr. Wir werden also an diesem Wochenende weniger Touristen eingeflogen bekommen. Die Stadt wird ein bisschen leerer sein und die Luft wird ein bisschen sauberer bleiben. Danke! Eichaf Chaya Chökul! Vielen Dank! Heute im Studio, natürlich hier zu meiner Rechten. Hallo, Nasila, du bist auch wieder hier? Na, ich bin wieder hier, ja. Du hast uns auch Besuch mitgebracht. Ja, zwei Leute habe ich mitgebracht, und zwar aus Griechenland. Aha. Und ja, ich weiß nicht, kann die ja gleich mal vorstellen, mal sehen. Gut, bitte, stell sie mal vor. Ach, jetzt schon? Ja. Okay, einmal Sotilia. Hola. Moment, wir müssen mal, Augenblick, ich mache ein bisschen Musik, wir erklären das mal mit dem Mikrofon. Einen Moment. Wir mussten mal kurz den Umgang mit den Mikros klären. Natürlich auch im Studio heute wieder Werner. Hallo Werner, guten Tag. Werner, ja. Du hast mich ja sehr erschreckt mit dieser Prognose, dass dieses Wochenende weniger Touristen hier sein werden. Ja, 18% weniger. Das schon tut ja wieder die Ökonomie noch weiter runterreißen. Dann werden weniger Leute beklaut auf den Rammplatz zum Beispiel. Ja. Gut, lassen wir das in Ruhe auf uns zukommen. Nasila, gut, jetzt können wir die Vorstellungsrunde beenden. Ich wechsle mal auf Spanisch, damit unsere Gäste uns auch verstehen. Es que mis amigos no pueden hablar alemán, entonces voy a hablar en castellano. Por supuesto. Sí. Sí, y vale, ellos son amigos de una amiga mía, y una es Sotiria, y el otro Dimitros. Dimos. Dimos. Y vale, estaban interesadas del radio que hacemos y pensaba, vale, si queréis podéis venir o no sé, y ahora están aquí y no sé, ¿cómo es? ¿Le gusta? Sí, nos gusta. Sí. O... ¿Qué tal aquí en Barcelona? ¿Qué os parece? ¿Bien? ¿La ciudad? ¿El ambiente? Sí, a mí me gusta mucho. Ajá. ¿Puedo preguntar qué hacéis aquí en Barcelona? ¿Trabajáis o estudiáis o estáis de visita, de vacaciones? Yo estudio con un programa Erasmus aquí. Ajá, vale. Durante 6 meses. ¿Y qué asignatura? ¿Medicina también, como en Asila? No, farmacia. ¿Farmacia? Ajá, vale. ¿Y tú? Yo empecé mis estudios aquí. Ajá. Y de filología hispánica. Ah, filología hispánica. Sí. Cervantes... Lope de Vega, los clásicos, por ejemplo. Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Te gusta la ciudad? Sí, me gusta mucho. Bien. Cervantes, Sócrates, lo que quieras. Vale. Sí. Pues una mala noticia, amigas y amigos. Hoy no hay internet, no podemos conectarnos con el exterior porque aquí nos falla la entrada, nos falla la entrada del internet. Nos volvemos a la edad de piedra. Pero no pasa nada, tenemos un montón de buena música, un montón de temas, un montón de cosas que no pasa nada. Y sabéis, en Nimasland siempre tenemos un plan B. Si falla el plan B, tenemos un plan C y así todo el alfabeto, hasta el plan X, Y, hasta el plan Y. Una información muy importante. Vamos a pasar, yo he decidido espontáneamente entrar en el programa los primeros 15 minutos en lengua castellana para que los amigos de Grecia sepan de qué hablamos. Hoy es el World Voice Day, el Día Internacional de la Voz. No sé si os habéis enterado. Hoy a todas las radios estaban hablando de este día. Y pues el Día Internacional de la Voz podemos celebrar en Niemandsland poniendo muy buenas voces hoy. Hoy traigo un montón de voces hermosas, raras, curiosas, locas, para celebrar a nuestra manera el Día Internacional de la Voz. 16. April 2010, World Voice Day. Die Stimme ist heute wichtiger denn je, in Beruf und Wirtschaft, in der Schule und im täglichen Zusammenleben. ¿Sabíais que una tercera parte de todas las personas que trabajan en las naciones industrializadas trabajan en Sprechberufe, en profesiones donde necesitan la voz? Es interesante, ¿no? En 60% de todas las profesiones, las capacidades comunicativas y las exigencias tienen un gran significado en cuanto a la voz. En Alemania, solo en Alemania, son 23 millones de personas que trabajan diariamente con su voz. Cada año tiene lugar el 16 de abril el World Voice Day, der Internationale Tag der Stimme. Se estableció para dirigir la atención a la voz humana y para agudizar la conciencia y para celebrar este instrumento que nos han regalado los dioses, que tenemos para expresarnos y comunicar la voz. Quisiera entrar en la red porque ahí hay un montón de informaciones, pero ya, como no estamos conectados, luego un par de informaciones más sobre en cuanto este al tema de la voz. ¿Querías entrar en por supuesto internet? Y la voz, ahí hay aportaciones, ¿distime? Ahí hay más informaciones, hay aportaciones, hay declaraciones en audio que se puede. Por supuesto, ja. Ya sabéis, tú sabes que Niemandsland es esto. Stimme kann man ja auf Spanisch auf zwei Weisen übersetzen. La voz y el voto. ¿No? Por esto la gente tiene voz y voto. No, wie hieß noch dieser Slogan von Radio Niemandsland? Eine freie Stimme in einer unfreien Welt. In einer wenig freien Welt. Oder wenig freien Welt oder so. Ja, ja. Also das mit den Stimmen, das können wir ja uns vielleicht in diesem Sinne, bei den Wahlen seine Stimme abzugeben, das können wir vielleicht ein andermal diskutieren. Hm? Eine Stimme aus Bayern. Reggae aus Bayern. Der Rapmann. Baviera, sur de Alemania. Oh, ein Eingeborener. Wenn ich so einer, mit dem ich mich heute unterhalten kann. Du einmal schick dir das Gott sagen. Grüß Gott. Nein, wir haben extra so stark gemacht. Bloß wie nie nichts hier wird lauter gemacht. Ja. Es gibt schon genug, die mir sagen, was ich tun soll. Da darfst mir du gerade abgehen. Wo sind die Blumen und die Farben? Wo ist der Sinn von meinem Leben? Der Sinn zum Aufstehen, es ist trostlos von und leer. Wo ist die Kraft, die ich so braucht hab zum Überleben auf der Welt? Jeder Handgriff, den ich mach, fällt mir so schwer. Wo ist die Zärtlichkeit und Wärme, die ich noch gespürt hab jeden Tag? Wo ist der Glanz von den Augen, durch die ich sieg? Wo ist das Atmen, das ich hören muss, dass ich schlafen kann heute Nacht? Wo ist der Mund, der mir jetzt sagt, ich hab dich lieb, ich hab dich lieb? Was sind schon Stunden und Minuten, wenn die Zeit nicht mehr vergeht? Was sind schon Tage oder Wochen ohne dich? Ich geh erst wieder in mein Zimmer, wenn ich weiß, dass du auch da drinnen bist. Es ist so lau und ich hab Angst, dass ich mich verliere. Die Weichheit von den Bäumen, sie sind so hart von tot und grau. Eine dunkle Mauer ohne Wärme, ohne Licht. Wo sind die Vögel, die mir gesagt haben, dass so schön sei so das Leben? Der Himmel über mir ist endlos und so leer. Wo ist das Echo von den Schritten, die ich noch gehört hab jeden Tag und das mir den Mut gegeben hat, dass ich überhaupt noch weitergehe? Wo ist das Lachen, das die Angst in mir vertrieben hat jede Nacht? Wo sind die Hände, durch die ich gespürt hab, dass es mich gibt, dass es mich gibt? Wo sind schon Stunden und Minuten, wenn die Zeit nicht mehr vergeht? Wo sind schon Tage oder Wochen ohne dich? Ich geh erst wieder in mein Zimmer, wenn ich weiß, dass du auch da drinnen bist. Es ist so lau und ich hab Angst, dass ich mich verliere. Der Weg, den ich gewollt, ist eine dunkle Straße vor mir, an dem mir nur Angst einjagt und jeder Schritt fällt schwer. Wo ist der Lichtblick, der mir gezeigt hat, wo ich lang gehen muss? Ich mach die Augen auf, alles ist finster, alles ist leer. Was sind schon Stunden und Minuten, wenn die Zeit nicht mehr vergeht? Was sind schon Tage oder Wochen ohne dich? Erst wieder in mein Zimmer, wenn ich weiß, dass du auch da drinnen bist. Es ist so lau und ich hab Angst, dass ich mich verliere. Ja, ich geh erst wieder in mein Zimmer, wenn ich weiß, dass du auch da drinnen bist. Es ist so lau und ich hab Angst, dass ich mich verliere. Pues acabas de explicar, Nasila, que tus compañeros de Grecia han hecho radio ahí en Saloniki o Atenas. En Saloniki. Ajá. ¿Y qué clase de radio habéis hecho? ¿Qué tipo de radio? ¿Una radio universitaria o libre o de música o DJs? O... Por ejemplo, ¿cómo se dice Niemandsland en griego? No sabemos. Tierra de nadie. No man's land. Γη του κανένα. Α, sí, exacto. Sí, sí, sí. Sí, vale. Con... Este radio es un radio libre en Salónica. Uh-huh. Funciona en la uni, pero no es solo para los estudiantes. Concerna más gente como... inmigrantes, como otros grupos de gente que no tienen voz público. ¿En dónde? ¿En Atenas? O... No, Salónica. Ah, vale, vale. Perdón. Creo que hay un radio parecido en Atenas también, que funciona en los FM, porque este donde hablamos es en los AM. Y en Internet también. Ah, estás en Internet. ¿Tenéis un podcast también y esas cosas? Es decir, hay dos tipos de streaming, es decir, cuando estáis en antena se puede escuchar en internet y luego colgáis ahí en internet cada programa que se puede coger. Ah, sí, tenemos eso. Sí, vale, sí. Bien. ¿Tú qué piensas? ¿Y entonces de qué habláis en vuestro programa normalmente? ¿Invitáis gente, tenéis entrevistas o presentáis temas? Sí, intentamos de invitar gente, de hablar sobre política. También, por supuesto, hay programas solo con música. Pero el radio es libre, no hay anuncios. No hay anuncios, sí. No hay anuncios. Ninguna dependencia económica de ninguna. Sí, no hay parte. Jefe. Ya. Yeah. Hay una asamblea. Esto es muy importante, sí, Daddy. Sí. No puede haber jefes. Exacto. Sí. Contrabanda tiene una estructura asamblearia y esto es lo que hay, ¿no? Todos deciden, los que están deciden sobre lo que hay que hacer. Y vuestras oficinas, para llamarlo de alguna manera, ¿es comparable con lo de aquí, de Niemandsland? ¿O vosotros, ya sabemos, con esto de la deuda griega, vosotros no os gusta trabajar, sois holgazanes, vivís a Costa Nostra, entonces me imagino vuestras oficinas perfectas, las instalaciones super guay y la última tecnología, ¿no? ¿Será esto? Sí, exactamente eso. Vale. Entonces, cuando había esto de la crisis financiera y Grecia fue una de las primeras, digamos, víctimas, el pueblo de Grecia, no hablo de la casta política, los corruptos que se han forrado durante tantos años, ¿qué habéis hecho en la radio? ¿Habéis aclarado a la gente un poco? ¿Habéis hablado del tema también de las finanzas, del fraude financiero global, de los hedge funds o cómo habéis enfocado este tema? ¿O era un tema en vuestra radio? Sí. No sé si... Vale. Nosotros estamos aquí, pero creo que los chicos que están en Grecia han hecho algunos programas sobre ese tema. Porque es un tema de actualidad y es un tema que... No puedo sí. Recordar la palabra. Pues es un tema que afecta mucho, ¿no? A la gente, porque todas las cosas de la necesidad básica han encarecido, ¿no? La gente tiene que pagar más por lo mismo. En Alemania, por ejemplo, este caso sirve para toda una campaña, una acción organizada desde arriba con un populismo muy barato en contra de los griegos, ¿vale? Y bueno, más adelante hablaremos de esto. Vosotros también os habrán llegado estas informaciones, supongo, ¿no? De cómo se trata este tema de la deuda griega, posibles ayudas de la zona euro, del FMI a Grecia, ¿no? Y es realmente muy fuerte lo que está pasando ahora mismo en Alemania, ¿no? De parte del gobierno aprovechando esto de los griegos son los malos y esto, ¿no? Nazila. Yo tenía una pregunta, porque habéis dicho que es un radio en la universidad que también pueden escuchar en el internet, pero hay gente fuera de la universidad que se interesa por eso, quieren escucharlo. ¿Cómo es el movimiento en Grecia? ¿La gente tiene ganas de saber cosas como así? Sí, creo que sí. Vale. Intentamos de hacerlo más conocido. Vale. Organizamos algunas como fiestas en la calle para dar papeles sí. para informar a la gente. En el barrio otro clientela, para llamarlo así, no universitaria. Uh-huh. Sí, exacto. Muy bien, perfecto. Y siempre tenemos que intentamos de invitar a la gente de venir a la asamblea también, no solo escuchar, pero participar también en la toda la procedura de la asamblea de la radio. Sí, sí, porque es el lugar donde tomamos las decisiones. ¿Cuántos sois en la radio? ¿Cuántos sois socios o miembros o cómo estáis? Depende. Había años que había mucha gente, como ahora, pero sí, depende de la época, si puedo decirlo. Sí, pero el núcleo, diríamos, el núcleo duro de vuestro grupo sois 20 personas. Sí. Uh-huh. Hay asambleas con sí. 100 personas. Ah, bien, es mucho. ¿Y la instalación está en la universidad sí, misma? Sí, en un lugar ocupado de universidad. Ajá. ¿Y la antena dónde la tenéis? ¿En el tejado de la universidad o en un monte? En la Facultad Politécnica, ¿sí? En la terraza. Ajá, en la terraza, vale. Un lugar ocupado dentro de la universidad. Sí. Muy bien, así me gusta, no hay que pagar alquileres. No, nada. Comprar, ocupar, de esto se trata. Y entonces, ¿tenéis a veces problemas legales, diríamos? ¿La policía ha venido o las autoridades han intentado molestaros? La policía no, porque no puede entrar en la uni, en Grecia. ¿Pero no lo han hecho últimamente? Sí, últimamente sí. No pueden, pero lo hacen. Pero no han entrado al interior de los edificios, solo a los patios. Ah, vale. Que vale. Es muy raro para nosotros ver las fotos con la policía. Pero no en los edificios. Queda un poco más de democracia todavía en Grecia que no en España. Bueno, Grecia es la cuna de la democracia, ¿no? Por esto algo queda, ¿eh? ¿No? Así que todo lo que tenemos hoy desde Grecia no nos hemos desarrollado mucho, ¿no? Más de 3.000 años de historia y somos iguales. No hemos desarrollado mucho, ¿no? Tiria, ¿qué te parece? En 3.000 años la democracia no se ha desarrollado mucho. No, es ¿no? Estamos como en la antigua Grecia, ¿no? Hay esclavas, sí. Esclavos, más que antes. Hay amos, ¿no? Hay ricos, cada vez más ricos. Amas, ¿no? Amas. Hay guerras, hay guerras. Hay de todo, es como en la antigua Grecia. Hay muchos dioses, ¿no? Que están enemistados entre sí, es lo mismo. Pues muy bien, Sotiria, entonces, ¿cómo os financiáis? Cada uno da lo que puede, entre nosotros. Los financiamos entre nosotros. Cada uno da lo que puede. Ajá. Para que podamos seguir existir. Sí, pero tenéis gastos, ¿no? ¿Electricidad, luz o esto paga la universidad? No, es teléfono. Para la universidad. Vale. Paga la universidad. ¿Y los ordenadores, si tenéis también? Los ordenadores son nuestros. Vale. Pero todo lo que es, diríamos, la instalación en sí, lo básico, paga la universidad. Pues muy bien. Solo el lugar. El lugar, sí. Todas las instalaciones, el equipaje, los micrófonos, todo esto son nuestros. Hacemos dos fiestas cada año con mucha gente. Uh-huh. Vendemos las copas. Uh-huh. Tenemos un poco de dinero. Vale. Muy bien. ¿Ves? Hay que apoyar a la universidad pública y no a la universidad privada. ¿Eh? ¿Y cómo se llama vuestra radio? ¿Qué nombre tiene? 14:31 AM. Sí, es. Es solo el dial. Es el número en el dial, 14.31. No, no, no, punto. Es 14.31. Es la banda donde. Sí, lo he entendido. Pero ah. no hay nombre. No hay nombre no, como no. Radio Saloniki Independiente o algo no, así. No. O Radio Demóstenes. Así que, Didi, ¿cómo deberíamos, si algún día decidimos cambiar el nombre de Niemandsland, entonces, cómo nos llamaríamos en este sentido? Aquí en Barcelona, 914 FM en vez de Niemandsland. Yo nunca, porque no, Niemandsland no. Ya es una institución, ¿no? Niemandsland ya es mundialmente famoso, vale. En Tokio, en Buenos Aires, en Moscú, en Swazilandia, ahí nos conocen bajo Niemandsland. Vale, un cambio de nombre no daría ningún sentido. Pues muy bien, entonces, Dimosh. ¿Quién hace ahora tu programa, por ejemplo? Tú estás aquí en Barcelona. ¿Quién hace tu programa en el momento? ¿Un amigo tuyo? El programa del radio es, ¿sí? Podemos decir, un poco dinámico. Porque cuando alguien no puede hacerlo para unos meses, alguien otro hace su programa en la misma hora. No es fijo. Puede cambiar cada semana, quizás, pero... Vale. No cambia cada semana. Pues muy bien. Propongo un tema musical, otro tema del gran maestro del reggae baviero. Pero tengo una pregunta. Ah, sí, solo por supuesto. Dos. Dos. Si vosotros no tenéis un nombre, ¿cómo podemos encontraros en el internet? ¿Cómo es posible? www.1431am.org. Vale. Org. Sí. Es en cifras, 1431am.org. Sí. Pues lástima que no tenemos internet conectado, porque si no ya entraríamos directamente para ver. Pues bien, el maestro Hans Zöllner, gran hombre que molesta tanto a las autoridades bávaros, que más de una vez le han detenido, le han acosado. Aquí lo tenemos, en directo. Yo quiero echt nichts anderes, glaube ich, auf der Welt, als im Frieden mit 5 Milliarden andere Menschen leben. Ich wollte mir ein schönes Leben machen auf der Welt, weil es eine schöne Welt ist. Wir sind eh nicht lang da. Aber die kurze Zeit, die wir haben, die sollen wir uns schön machen, die sollen wir uns vertragen. Die sollen wir nicht gegeneinander kämpfen. Und selbst wenn sie Uniformen anhaben, sollten sie Menschen bleiben, einfach nur. Ich spiele euch jetzt ein Lied vor, das habe ich geschrieben für den Landrat von Bad Reichenhall. Der Landrat von Bad Reichenhall, was soll ich sagen, ist ein armer, verbitterter Beser, alter, dicker Mann, der seine sexuelle Unausgelastetheit an Menschen auslässt, die sich gefallen lassen müssen, weil sie in unserem Land fremd sind und weil sie unsere Sprache nicht beherrschen. Ich habe bei mir daheim einen jugoslawischen Kriegsflüchtling aufgenommen, wie der Krieg angefangen hat in Jugoslawien. Mein Hund ist damals gerade gestorben. So ist der Zwinger frei geworden. Er ist ein lieber Kerl, er hat eine Frau und ein Kind. Und ich glaube, er ist auch bloß auf den Weg gekommen und hat sich gesagt, ich möchte gerne in Frieden leben auf der Welt. Aber seine Väter haben vor 20 Jahren Samen ausgesetzt und da sind keine Marianapflanzen aufgegangen, sondern ein Krieg. Und der Krieg ist blutig gewesen. Und seine Mutter ist gestorben im Krieg und sein Bruder ist gestorben im Krieg. Und er hätte gerne seine Schwester besucht in Frankfurt und hätte eine Ausnahmegenehmigung gebraucht für diese Fahrt nach Frankfurt, weil er ja in Bayern eine Duldung hatte nur. Er hat angefragt, ob er eine Erlaubnis habe, er hat es nicht gekriegt. Der Beamte hat gesagt, wenn er weiß, dass seine Schwester in der Woche erschossen wird, dann darf er auffahren. Also dann sieht er sie nicht mehr. Jetzt gehe ich hier zu dem Ausländeramt, eine schöne große Glasscheibe, steht drüber Ausländeramt. Bitte deutlich sprechen. Ja, dann taucht der Herr Kernbichler auf. Der Herr Kernbichler, 40 Jahre Bundeswehr, vom Arbeitsamt nicht mehr vermittelbar, die letzte Stelle Ausländeramt. Man setzt eine gewisse Menschenkenntnis voraus bei 40 Jahren Bundeswehr. Jetzt stehe ich vor dem Herrn Kernbichler, so da vor der Glasscheibe, und der Herr Kernbichler schaut an mir vorbei zum Viehgerät und sagt: Du warst doch kein Vormittag, schau mal da, was machst du noch? Dann sage ich: Entschuldigung, ich war heute noch gar nicht da. Ich bin gerade aufgestanden. Dann sagt er: Ich meine nicht die, ich meine ihn. Sag ich: Und wer steht vor dir? Mit wem hast du zum Reden? Ja, dann hab ich hochgeschaut und gesagt: Ich habe mich das schon langsam aufgeregt, da mit ihnen am ganzen Kram vorbei. Wenn sie nichts verstehen, die lutschen. Hab ich gesagt: Ganz genau. Weiß aber auch nicht Deutsch können, die lutschen, hab ich gesagt, gell? Ja, hab ich gesagt: Ich bin da mit meinem Freund, hab ich gesagt. Der braucht eine Ausnahmegenehmigung. Hab ich ihm doch schon vor mir gesagt: Gibt's nicht! Ja, sag ich, aber eine Ausnahmegenehmigung ist ja praktisch da für Ausnahmen. Also er ist ja jetzt schon seit 4 Jahren da und ist noch nie nach Frankfurt gefahren. Und jetzt fährt er einmal ausnahmemäßig, weißt du schon, nach Frankfurt und kommt er gleich wieder zurück. 8 Stunden später ist er wieder da. Meldet sich sofort bei dir daheim, musst was kochen, dass er kommt. Habe ich gesagt: Nein, hat er gesagt, da gibt's keine Ausnahmegenehmigung. Dann sage ich: Kannst du mehr auch noch? Wie bloß, da gibt's keine Ausnahmegenehmigung, kannst du vielleicht nur sagen: Weil. Hat er gesagt: Weil das keine Ausnahme ist. Da kann man da morgen jeder daher. Dann darf er dir für jeden Ausnahme geben. Der eine müsste dann nach Bonn, der andere müsste dann nach Berlin, der eine muss nach da. Ja, so bin ich blöd oder was? Ja, sag ich zu ihm: Was soll ich jetzt da sagen? Ich hab zu ihm gesagt: Ich stell fest, dass du der deutschen Sprache nicht so mächtig bist. Du hast alle 3 Sätze drauf, das ist Standard irgendwie. Du kannst mir irgendwie nicht mehr erklären, du befriedigst mich nicht, hab ich zu ihm gesagt. Sag ich: Weißt du schon, verbal hab ich gemeint jetzt. Weißt du, ich muss nicht gleich rauskommen und muss mir sagen, dass du es trotzdem kannst. Hab ich gesagt: Bleib drin. Verbal hab ich gesagt. Weißt du schon? Nicht oral, verbal. Hat auch was mit dem Mund zu tun. Aber du musst mitdenken praktisch. Das musst bei oral nicht. Da kannst du reinschirmen. Alicia. Ich mein nein. Wie jetzt? Yes, nein. Will lieber reisen und das Falle sehen. Ich schicke dir ein Telegramm. Denn dein Arbeitsleben ist mir zu schwer wie in der Bahn. Du wirst weniger Spaß und mehr Betrug. Nee, das will ich nicht. Du bist unschillig und nicht fair genug. Und jetzt mehr gegen Strich. Deshalb will ich weitergehen, dahin, wo ich mehr sehen kann. Du findest das nicht elegant. Groß, mir mit dir an. Was soll ich tun? Ich will kein auf die Rente warten leben. Mit rein aus und 10 Quadratmeter Gasen nehmen. Ich sag Deutschland mit der Rede nicht, denn du bist mir zu eklig. Ja, du bist mir gegen Strich. Mit dir leben will ich nicht, denn du bist wieder ein Wettergeil. Scheiß auf deine Wettarbeit. In Wahrheit hast dein Ehrgeiz Neid, verdammt in aller Ewigkeit. Nein, ich will nicht deinen Applaus. Ich mach ein Beat und bleib zu Haus. Und wenn das dann keiner kauft, bin ich arm noch scheiße drauf. Geld ist mir egal, du sagst wetten nicht und nicht wenn noch. Auch wenn's dreist klingt vom Mann, der mehr Geld hat als Sam noch. Doch mir ist das halt egal, heute ist Marcel Kapital. Morgen ist vielleicht vorbei, doch Doppel-7 bleibt bezahlt. Heute muss kein Verlust sein, der Beat ist fett, das muss sein. Tracks und Tide, High Stallone, Mixwell und Nick Fustein. Will lieber reisen, das beide sehen, ich schick dir ein Telegramm. Denn dein Arbeitsleben ist mir zu schwer wie in der Bahn. Du willst weniger Spaß und mehr Betrug, nee, das will ich nicht. Du bist unschillig und nicht fair genug. Du bist mir gegen Strich. Deshalb will ich weitergehen, dahin, wo ich mehr sehen kann. Du findest das nicht elegant. Groß bin mit dir an. Was soll ich tun? Ich will kein auf die Rente warten leben. Mit rein aus und 10 Quadratmeter Garten leben. Während du dich vor die Sonne stellst, Job und Geld als Motto hältst, bleib ich zu Hause, mach lieber Beats, chill und werf von Gott in der Welt. Ich feile in meinem Zimmer mit Zeigefinger an neuen Raps. Zeig, was ich kann und bleib entspannt, auch wenn mich deine Steuer hält. Frag mir nicht, was ich werden muss, nee, kein Platz da an deinen Türen. Kein roten Teppich verlassbar, werde ich je zu dir gehören. Wir sitzen nicht in einem Boot. Und wenn ich deine Yacht treffe, sag ich: Schachmann mit Mama, kein Flachschiff auf meinem Schachbrett. Meine Waffen bleiben verbal, ich hab'n Mike statt Handgranate. Wenn ich mit 2 Sätzen bei Mike Tessen das Land verrate. Von mir aus leider Abteilung, ich hasse deine Verkleidung. Dein scheiß Kleingeist, deine scheiß Lifestyle-Zeitung. Lieber reisen, das beide sehen, ich schick dir ein Telegramm. Denn dein Arbeitsleben ist mir zu schwer wie ein Elefant. Du willst weniger Spaß und mehr Betrug, nee, das will ich nicht. Du bist unschillig und nicht fair genug und ist mir gegen Strich. Deshalb will ich weitergehen, dahin, wo ich mehr sehen kann. Du findest das nicht elegant, Trost mir mit dir an. Was soll ich tun? Ich will kein auf die Rente warten leben. Mit rein aus und 10 Quadratmeter Garten leben. Ja, ja, ja, Deutschland, Deutschland, denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Ja, zu diesem Thema Deutschland oder auch Bayern, oder ist es das Gleiche oder nicht? Oder gehört Bayern zu Deutschland? Brauchen wir ja jetzt nicht zu reden, das können wir... Freistaat Bayern, das sagt alles. Andermal machen, Bayern, München und so weiter. Gut, aber Deutschland und Bayern, trotzdem fällt mir da ein... Jemand, der zwar kein Bayer war, der aber sehr viel zu tun hatte und wichtig war in der bayerischen Geschichte, allerdings nicht heute, sondern schon vor fast 100 Jahren. Erich Mühsam, also ist dieser Mensch, der zum Beispiel gesagt hat zu dem Thema, dass es immer noch weitergeht, noch schlimmer wird, immer noch mehr Katastrophen, aber es gibt keine Revolution, der zu diesem Thema zum Beispiel gesagt hat, ich bin verdammt zu warten in einem Bürgergarten. Oder wenn einen dann so Gefühle anwandeln, wie es geht nicht voran, die Menschen sind ja so blöd und wählen jetzt wieder statt PP Sozialistas oder in Deutschland statt SPD, CDU oder umgekehrt, ist ja völlig egal, oder in Griechenland Karamanlis oder Papandreou, ja. Da könnte man wirklich manchmal verzweifeln. Ne? Und zu dieser Frage sagt Erich Mühsam, warum ich Welt und Menschheit nicht verfluche? Weil ich den Menschen spüre, den ich suche. Also Mühsam, wer den nicht kennt, lohnt sich da nachzugucken. Ein sehr interessanter Mensch am Anfang des letzten Jahrhunderts, dann wie viele andere vernünftige Menschen auch ermordet worden von den Nazis 1934 im KZ Oranienburg. Und er hat damals schon, also vor seinem Tod, das Lumpenlied geschrieben, gedichtet. Und er spricht da über wen? Über uns natürlich, über die Lumpen, über dich und über mich. Und wir sind ja sozusagen der Gegenpunkt gegen wen? Wir, die Lumpen, die von unten, wen haben wir gegenüber? Die da oben, die Spekulanten, die Banqueros, die Politiker, die man eben bis heute zusammenfassen kann als die Bürger. Also im Lumpenlied von Mühsam geht es um diesen Gegensatz zwischen Lumpen, zwischen uns und den Bürgern da oben. Also ich lese nicht alles vor, aber vielleicht damit man sich so eine Idee macht. Kein Schlips am Hals, kein Geld im Sack. Wir sind ein schäbiges Lumpenpack, auf das der Bürger speit. Der Bürger speit und hat auch recht. Der hat Geschmeide, Gold und echt. Wir haben Schnaps im Bauch. Wer Schnaps im Bauch hat, ist bezecht. Und wer bezecht ist, der erfrecht sich zu Dingen, die jener schlecht und niedrig findet auch. Wer Portwein trinkt und Shampooswein, Lust wandelt fein im Sonnenschein, der bürstet sich, wenn unser ein ihn anrührt mit dem Kleid. Wo hat der Bürger alles her? Den Geldsack und das Schießgewehr? Er stiehlt es grad wie wir. Bloß macht man uns das Stehlen schwer. Also das, was Mühsam damals schon zu sagen hatte zum Thema Banken. Weil ich dein Pfades vergesse, verbringe ich Tage am Test. Ich hab kein dickes Fell, noch wage den Test. Ja, Erich Mühsam, ein aufrechter Deutscher, könnte man sagen. Im KZ ermordet, 1934 von den Nazis. Er hat auch an der Räterepublik in München, soweit ich weiß, teilgenommen, zusammen mit anderen großen Leuten und Damen und Herren, die da nachher vertrieben wurden und als vaterlandslose Gesellen und Verräter hingestellt wurden. Und dann ging es ja auch gleich gerade weg nach Auschwitz. Ihr hört Niemandsland, ihr hört

afirma que desafió a sus ejecutores, los burgueses de la ciudad, proponiéndoles un trato, que liberaran a tantos de sus compinches, dispuestos en fila india, como él pudiera recorrerlos caminando tras ser decapitado. Su cuerpo consiguió sobrepasar a 11 de ellos, pero los burgueses no honraron el trato. La cabeza de Stoutebeka adornó el muelle para ejemplo de unos y otros y luego desapareció, pero dio lugar a toda una leyenda, una ópera y monumentos. Pasaron casi 500 años y en 1878, al construirse los tinglados del puerto de Hamburgo, se encontró una calavera que se atribuyó al pirata porque tenía un agujero en el parietal derecho que habría servido para amarrar la cabeza al poste donde fue expuesta en el siglo XV. La calavera entró en el museo en 1922 y sobrevivió a la guerra. Siempre que se pueda decir que una calavera sobrevive. En 1999 se autentificó que tenía unos 600 años de antigüedad y eso bastó para endosársela al pirata alemán más conocido y confirmar su puesto como reliquia en el museo de la ciudad, hasta que desapareció el pasado 9 de enero. En un mes, las hipótesis sobre el robo han ido cambiando. La prensa local apuntó a los ángeles del infierno locales, una banda de motoristas medio nazis implicados policialmente en trapicheos con droga y en lucha eterna con sus rivales, los bandidos, pasando por hinchas de fútbol y una tribu gótica. Una calavera que apareció el sábado en la puerta de la sede del diario Hamburger Morgenpost añadió tensión al misterio, pero no era la desaparecida. La simple realidad es que la policía parece bastante desconcertada por este pirata que perdió la cabeza hace 600 años. Os he leído un artículo de Rafael Pock que apareció ya hace unos días en La Vanguardia. Das war ein Beitrag über den Piraten Klaus Stoutebeka, der vor 600 Jahren getötet wurde, enthauptet. Und es gibt diese Legende, dass Stoutebeka, als Wilhelm von Utrecht ihn stellte und seine gesamte Schiffsmannschaft gefangen genommen hatte, kurz vor der Hinrichtung, ihm sollte der Kopf abgeschlagen werden, bat er sich einen Gefallen aus. Für jeden Schritt, den er ohne Kopf noch tun würde, sollte einer seiner Männer begnadigt werden. Man ging darauf ein, die Bürger Hamburgs versprachen dies zu tun. Der Scharfrichter schlug ihm den Kopf ab und dann ging er noch genau 11 Schritte und dadurch hätte er 11 seiner Piratenfreunde das Leben retten können. Aber die Bürger haben sich nicht an ihr Versprechen gehalten und haben praktisch Männer ohne Ehre ihr Versprechen gebrochen und haben die Piraten alle hingerichtet. Klaus Stoutebeka, 600 Jahre später. Wir hörten einen Bericht, einen Artikel aus der Vanguardia vor 2 Wochen, genau gesagt, und gelesen natürlich von Marissa. Heute am Tag der Stimme, die Stimme Marissas hier im Niemandsland. Vielen Dank. Habe schon stranguliert und wegen akuten Sauerstoffmangels wurde mein Gehirn amputiert. Doch seitdem mir das passiert ist, lebe ich so frei heraus und ingeniert, dass ich auf Festivals mein Gang verplan, weil ich draußen zu dicht vom Spazier. Bau und spät, wir chillen und glauben, das geht. Die Zeiger unserer Uhren dauernd verdreht. Leute, versteht, auch wenn ihr ordentlich seid, werdet ihr zornig und zeigt, dass ihr down seid mit den Zeitlosen ganz vorne in der Zeit. Bau und spät, wir chillen und glauben, das geht. Die Zeiger unserer Uhren dauernd verdreht. Leute, versteht, auch wenn ihr ordentlich seid, werdet ihr zornig und zeigt, dass ihr down seid mit den Zeitlosen ganz vorne in der Zeit. Sag mal, bist du nicht zu spät? Nein, ich bin Bo, komm mit nem Joint im Maul rein und weiß ganz genau, hier muss was faul sein. Dann seh ich die drei Typen, die im Raum rumliegen. Ich weiß, ich bin richtig hier und hab mich daneben. Lass mal Feuer, lass mal ziehen. Ich hab Feuer, ihr seid zu teuer wie Benzin und müsst jetzt leider gehen, denn hier kommt der Honk, der sich immer zu spät auf den Weg macht. Die Uhrzeit aus der Auge lässt, als fehlt es ihm an Sehkraft. Er verläuft sich auf dem Weg zum Klo und schafft's rechtzeitig nicht zur Show. Ihr seht, egal was passiert, verarschen kann er sich auch so. Wisst ihr jetzt, von wem ich spreche? Vom Namen allein Mensch und wird euch schlecht. Überlegt euch mal, da fällt's euch ein, der Typ mit mehr als mäßig Pech. Der Mann, der nichts lieber tut, als abzuhängen wie Tropfstein. Selbst wenn Leute von ihm denken, der Typ muss ja bekloppt sein. Faul und spät, wir chillen und glauben, das geht. Die Zeiger unserer Uhren dauernd verdreht. Leute, versteht doch, wenn ihr ordentlicher seid, werdet nicht zornig und zeigt, dass ihr down seid mit den Zeitlosen ganz vorne in der Zeit. Faul und spät, wir chillen und glauben, das geht. Die Zeiger unserer Uhren dauernd verdreht. Leute, versteht doch, wenn ihr ordentlicher seid, werdet nicht zornig und zeigt, dass ihr down seid mit den Zeitlosen ganz vorne in der Zeit. Ich bin Faul Breitner, nein, nochmal Bo. Bin high und in Stone, geh kaum ans Telefon. Ich bin Zeitlupenmodel und fauler als dein Atem. Ich bin immer rechtzeitig, auch wenn Leute auf mich warten. Denn die Zeit, die andere nutzen, die geht für uns nicht. Wir vier Lahmärsche, Daniel, Illuflame und ich. Nochmal wegen der Zeit, die ich schon öfter erwähnte. Wenn die wirklich Geld ist, brauch ich ganze Jahrzehnte. Ich hab alles versucht, mit File of Facts dabei. Doch jedes Date verpeilt und nicht mehr Sex zur Zeit. Dennis, vielleicht sind das die Gene, fragen Biologen. Und wieso Tom lebt der Affe im falschen Biotom? Doch diesen Nazi misst, glaub ich nicht. Ich setze Trends und mein Kalkül ist unbewusst und überhaupt. Und sowieso ne Zeitgefühl, wer zuerst kommt, mal zuerst. Doch ich lach zuletzt und nun kommt das denn und zwar jetzt. Nee, Achtung, jetzt, nee, jetzt. Jetzt, faul und spät, wir chillen und glauben, das geht. Die Zeiger unserer Uhren dauernd verdreht. Leute, versteht doch, wenn ihr ordentlicher seid, werdet nicht zornig und zeigt, dass ihr down seid mit den Zeitlosen ganz vorne in der Zeit. Faul und spät, wir chillen und glauben, das geht. Die Zeiger unserer Uhren dauernd verdreht. Leute, versteht doch, wenn ihr ordentlicher seid, werdet nicht zornig und zeigt, dass ihr down seid mit den Zeitlosen ganz vorne in der Zeit. Seit Monaten spekulieren die Hedgefonds, wie wir schon oft gesagt haben, gegen Griechenland und sind so verantwortlich für die Währungskrise, die den Euroraum zurzeit zu zerreißen droht. Desde hace meses, los Hedgefonds, los fondos de inversión, grandes fondos de inversión, dinosaurios, con sede en las Islas Caimán, especulan contra la deuda pública de Grecia. Y son los responsables para la crisis del euro y son responsables para todo lo que pasa en el momento. Pero los más responsables son nuestros políticos que se enganchan fácilmente a este, diríamos, sucio truco global y no regulan las prácticas criminales de estos hedge funds que tienen su sede en paraísos fiscales y solo roban globalmente, impunemente, no millones, roban miles y miles y miles de millones. Todo lo que nos dicen ahora los populistas que quieren hacernos creer que hay un conflicto entre Grecia y Alemania, que es absurdo, son las tonterías que dicen Godzilla y ¿quién es más fuerte, Godzilla o King Kong? Barça y Madrid, griegos, alemanes. Valencia y nos vienen siempre con el mismo cuento. Y es un problema mental que tiene mucha gente también, que se enganchan fácilmente a este tipo de confrontación, diríamos simbólica, y se olvidan quiénes son los culpables y quiénes son los criminales en este asunto. Grecia, tú querías hacer un comentario en cuanto al pirata Klaus Störtebeker. Ya, yeah, exacto, que tiene que ver. Tú acabas de explicarnos esta historia del pirata Klaus Störtebeker, cuando ya le habían condenado a morir decapitado, le prometieron esto, de si después de perder la cabeza... si consigue ir andando, puede salvar a algunos de sus compañeros. Y da 11 pasos, y ¿qué pasa? Die Bürger, los burgueses de entonces, tampoco cumplieron con sus promesas, como siempre. Esto ya en el año 1400, ¿no? Y algo. 1401, y uno, el 22 de abril. Y ojo, 22 de abril. 2010 y seguimos con la misma historia. Otra promesa de los burgueses, por ejemplo, ayudar a los pobres griegos con un plan de rescate de hasta 30 mil millones de euros, y si esto no basta, quizás o simultáneamente otros 15 mil millones del FMI. Claro, y entonces el alemán, el pequeño alemán, Otto Normalverbraucher, el tío de la calle, piensa, ostras, ostras, estos griegos, ¿cómo se lo pasan tú? En todos estos últimos años, sin trabajar, aquí tomando el sol en las islas y tal, y ahora yo currante aquí en Rüsselsheim o donde sea, tengo que ayudarles yo. Y esto es una cosa muy importante, pienso yo, muy fea, que por un lado al gobierno, el gobierno alemán no solamente, sino de todos los países de la zona euro, saben que tienen que ayudar en esta situación al país de Grecia, pero no les gusta, desde luego, pero saben, porque si no lo hacen, peor aún para como consecuencias para su propio país. Pero entonces, ¿cómo se traslada esto al ciudadano de a pie? Y aquí lo que está ocurriendo ahora en Alemania es realmente increíble. Esto empieza ya con el protagonista de todo esto, la famosa Bild-Zeitung, que ya hace unas semanas titulaba dando voz al hombre de a pie, al pequeño currante. ¿Wird jetzt mein Griechenland-Urlaub teurer? Ja, so hat es angefangen und es geht jeden Tag jetzt so weiter. Nicht nur bei der Bild-Zeitung, sondern auch im Fokus und in anderen Medien. Alle warten auf den Hilfeschrei aus Athen. Oder Pleite-Premier Papandreou hat seine Finger schon am Alarmknopf. Ja, außerdem Papandreou, Pleite-Premier zu nennen, ist schon ein dicker Hund, weil er ist gerade der die ganze Geschichte aufgedeckt hat. Sein Vorgänger, der Karamanlis, hat eigentlich die Sachen verbrochen. Ja. Die Korrekten sind die Gelackmeierten. Und der Präsident des Bundesverbands des Groß- und Außenhandels in der Bundesrepublik wird zitiert: Hätte ich wie ein Grieche gehandelt, hätte ich mich strafbar gemacht. Und so geht's weiter. Ne? Was kostet Deutschland die Rettung? Lassen uns die Griechen jetzt endlich in Ruhe, wenn wir jetzt dieses Hilfspaket, was überhaupt noch nicht in Anspruch genommen wurde, zugestanden haben. Was nochmal ein dicker Hund ist, weil was würde passieren, wenn jetzt tatsächlich die griechische Regierung dieses sogenannte Hilfspaket in Anspruch nehmen würde, diese 30 Milliarden von der Zona Euro, müsste Deutschland ungefähr 8 Milliarden beitragen, nur weil die Griechen selber für ihre Bonus, die auf 10 Jahre angelegt sind, mehr als doppelt so viel Zinsen zahlen müssen, als zum Beispiel, wenn der deutsche Staat es macht, würde, weil Deutschland dieses Geld ja auch nicht hat, um Griechenland zu helfen, müsste Deutschland dieses Geld geliehen bekommen, würde es bekommen zu den jetzigen Sätzen zu 3,15% und würde das dann Griechenland wiederum als Kredit weitergeben, aber für 5%. Also würde Deutschland mit dieser ganzen sogenannten Hilfsoperation im Durchschnitt jährlich 200 Millionen Euro gewinnen. Escoltant Niemandsland, un programa de ràdio en llengua alemana. Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Es ist Freitag, der 16. April 2010. Katastrophen und verkehrte Welt hier im Niemandsland. Barcelona. Die Arbeiter und Arbeiterinnen der sich in schwebendem Konkursverfahren befindlichen Fluggesellschaft Aircomet erhalten weder Lohn noch Arbeitslosengeld, weil sie sich in einer Art rechtsfreiem Raum befinden. Solange das Unternehmen keinen Konkurs anmeldet und die Gläubigerversammlung einberuft, ist nichts zu holen. Sobald sie dies aber tut, ist ebenfalls kein Geld mehr da. Der Besitzer dieser beispiellosen Betrugsaffäre ist niemand anderer als der Boss des spanischen Arbeitgeberverbandes, der saubere Herr Díaz Ferran. Eine Zwickmühle hat der Mann aufgebaut. Egal, wie man die Figur schiebt, es klingelt ständig in seiner Kasse. Pfui. Kurzmeldungen: Polen trauerte am Wochenende um seinen bei einem Flugzeugabsturz bei Smolensk ums Leben gekommenen Präsidenten und die Führungsriege des Landes mit dem polemischen Präsidenten Lech Kaczynski an erster Stelle. Ausgerechnet sollte ein Festakt abgehalten werden im Wald von Katyn, wo 1941 10.000 polnische Offiziere ermordet wurden von sowjetischen Soldaten. Ungarn. Bei den Parlamentswahlen im Land der Magyaren kamen am Sonntag die Rechte ans Ruder, die sogenannte rechtskonservative Fidesz-Partei. Sie erhielt 52,7%. Auch die Ultrarechten etablierten sich als drittstärkste Partei. Rom. Immer neue Enthüllungen im Zusammenhang mit dem Missbrauch von Kindern durch katholische Priester kommen ans Tageslicht. Mehr als ein Dutzend Länder melden mittlerweile tausende Fälle von Missbrauch an Kindern durch katholische Priester-Päderasten. Der Vatikan meldet, dass seine eigene ekklesiastische Hierarchie alleine in 3000 Fällen ermittelt habe. Viel ist da allerdings nicht mehr rausgekommen. Kommentar. Ja, Rom, Vatikan, Papst, Priester, Pädophilie, also ich glaube wirklich, die sind alle verrückt geworden. Es ist doch unglaublich, wie der Vatikan und die offizielle katholische Kirche hier reagieren. Also das erste war, statt sich bei den Opfern zu entschuldigen, sie zu entschädigen, zu sagen, ab jetzt werden wir sofort jeden Fall, der uns bekannt wird, denunzieren und der Polizei übergeben. Was ist passiert? Unser Papst, dieser Benediktus da, macht den Kommentar: Wer von uns frei ist von Sünde, der werfe den ersten Stein. Ja? Dann ein paar Tage später, El Predicator de la Casa Pontificia? Pontifex. Rainero canta la mesa. Ostras, que apellido tu, canta la mesa. Bezeichnet dann diese Verfolgung, der die katholische Kirche jetzt ausgesetzt ist, mit der Verfolgung der Juden durch die Nazis. Ich habe dann versucht, das zu verstehen, was dieser Mensch dann sagt, und bin zu dem Schluss gekommen, dass wahrscheinlich die Juden die Nazis verfolgt haben. Ne? Sonst gibt es ja gar keinen Sinn, was der da sagt. Ne? Und dann wieder ein paar Tage später der Stellvertreter vom Papst, der ist ja nicht selber nur Stellvertreter unseres Gottes, sondern er selber hat auch einen Stellvertreter, Kardinal Tarsicio Bertone, der sagt dann, er hätte mit vielen Psychologen und Psychiatern gesprochen und sie haben ihm dann aufgezeigt, dass es eine Verbindung gibt zwischen Homosexualität und Pädophilie. Ja, und jetzt gestern oder heute taucht wieder ein anderer auf, ein Kardinal, der einen Bischof beglückwünscht, dass dieser Bischof einen pädophilen Priester nicht denunziert hat und lieber Gefängnis auf sich genommen hätte. Ja, sagen mal, spinnen die eigentlich? Die bewegen sich in ihrer eigenen Welt mit ihren eigenen Werten, das war immer so. Es gab immer Pädophilie, Sklaverei, Morde und diese Leute waren seit 2000 Jahren straflos. Sie haben straflos gemordet, gehurt und andere Leute hingerichtet, verbrannt, exekutiert, haben den Leuten ihre Moralvorstellungen aufgezwungen. Und jetzt schaffen sie Klarheit, der Vatikan schafft Klarheit. Päderasten seien Schwule, haben sie gesagt. Das Problem sei demnach also die Homosexualität. Ein Lieblingsthema dieser Vampirkaste, so der Vatikan in einer offiziellen Presseerklärung. Und auch bringen die Kardinäle wieder den Terminus Ephebophilie ins Spiel. Das ist ein Euphemismus aus der Pfaffensprache, der das Verbrechen an Kindern verniedlichen soll. Und das ist eigentlich eine, würde ich mal sagen, das entlarvt eigentlich den Charakter dieser Menschen, die Niedrigkeit dieser Leute. Nasila, wie findest du das? Ich würde sagen, dass Pädophilie aber nicht nur in der katholischen Kirche oder allgemein in der Religion vorzufinden sind. Sie sind ja auch unter anderem einfach in verschiedenen Kulturen vorzufinden, wie zum Beispiel im asiatischen Bereich, eventuell im afrikanischen Bereich, auf dem afrikanischen Kontinent. Ich glaube, so findet man einfach immer und überall legal. Wie ich schon mal erwähnt habe, meine Mutter, die im Iran groß geworden ist, meine Großmutter wurde mit 6 verheiratet, einem 40-jährigen Mann. Ja. Das ist Pädophilie, das ist legale Pädophilie, ja, und das gibt es immer noch. Und es gibt da verschiedene Gesichter. Ja, leider stimmt es, leider hast du recht. Nur finde ich es unmöglich und unakzeptabel, dass eine Institution wie die katholische Kirche oder der Vatikan sagen, ja, das machen andere ja auch. Ja, also deshalb habe ich eigentlich die Idee gehabt, am besten sollten wir doch dem Papst vorschlagen, als zum Beispiel Presidente del Partido Popular hier in Spanien, weil wie die reagieren, ist genau gleich. Ja? Alles unter den Teppich kehren. Zuerst spricht man bei der Korruption, bei Einzelfällen, dann von einer Häufung von Einzelfällen, aber immer alles vertuschen, solange es geht. Ja? Das gleiche Verfahren. Ja? Zitieren wir doch einmal auch Kritiker. Ich meine, wir haben jetzt die Pfaffen selber zitiert. Die bekommen viel zu viel Raum in der Presse mit ihren absurden Rechtfertigungsversuchen, die zu einer Sache, die man nicht rechtfertigen kann. Es ist ein Verbrechen und damit Schluss. Es geht einfach darum, dass das Strafgesetz hier härter zuschlagen müsste. Der Theologe Hans Küng, ein unorthodoxer kritischer Geist, Katholik, hat die Bischöfe aufgerufen, gegen den Papst zu rebellieren. Benedikt der 16., so Hans Küng in einem offenen Brief an die Presse und an die Bischöfe, an allen großen Problemen der katholischen Kirche, die heute existieren, gescheitert. Und wir unterschreiben das und er soll erstmal zurücktreten und dann soll er sich wirklich strafrechtlich auch verantworten für die Verbrechen an Zehntausenden von Kindern. Los. Polen 2. Der beim Flugzeugunglück in Smolensk verunglückte Kaczynski-Zwilling soll ausgerechnet auf dem polnischen Heldenfriedhof in der Festung Wawel bei Krakau beigesetzt werden, was eine bittere Polemik in Polen ausgelöst hat. Auf dem genannten Friedhof liegen Könige und Volkshelden, jedoch keine Präsidenten und erst gar keine vom Format Kaczynskis. Gestern fanden große Demos gegen die Beisetzung in Krakau statt. Kaczynski war auch bei seinem eigenen Volk in den letzten Monaten äußerst unbeliebt. Übrigens will sein Zwillingsbruder das Amt des Präsidenten übernehmen. Ein paar Katastrophen. Ein Erdbeben in China fordert 600 Tote. Im mexikanischen Monterrey sterben beim Explodieren eines Airbusses 6 Menschen. Ein Vulkanausbruch, wie eingangs schon gesagt, in Island führt wegen des gewaltigen Ausstoßes von Flugasche zur Schließung zahlreicher Flughäfen in Nordeuropa. 6 Blauhelmsoldaten, nein, 4 Blauhelmsoldaten, 2 Männer, 2 Frauen, werden im Sudan entführt. Madrid, der wegen Rechtsbeugung, Amtsmissbrauch, Prevaricación von der rechtsextremen Falange-Partei angeklagte Richter Garzón enthält Unterstützung von Studenten, Bürgern, Intellektuellen und Prominenten aus Kultur und Politik, wie Pilar Bardem, José Sacristán und vielen, vielen anderen. An der Complutense-Universität in Madrid bildete sich diese Woche eine Protestkonzentration unter dem Motto Permanenter Protest, Straffreiheit für den Frankismus, nein danke. Barcelona. Den Ronaldinho machen klingt harmlos, ist aber einer von vielen Tricks, den das im Zentrum Barcelonas allgegenwärtige Heer der Diebe, Räuber, Trickdiebe, Taschendiebe benutzt, um die Touristen und nicht nur diese, um ihre Portemonnaies und Wertgegenstände zu erleichtern. Einheimische, besonders Frauen und Mädchen, erleiden oft das gleiche Schicksal. Es funktioniert so. Angetrunkene, feiernde Touristen werden von einem Mitglied der Bande, ich nehme mal an, von dem am wenigsten unsympathischen, begrüßt, umarmt, als würde der Gauner mitfeiern und sich dem fröhlichen Gute-Laune-Treiben anschließen. Doch in Wirklichkeit kommt er hautnah an sein Opfer heran, zieht ihm blitzschnell die Geldbörse aus der Tasche und lässt sie zu Boden fallen. Ein Komplize hebt sie auf und entfernt sich ebenso blitzschnell mit der Beute. Wenn das Opfer etwas merkt, ist es längst zu spät. Die Tageszeitung La Vanguardia veröffentlichte am Mittwoch dieser Woche auf ihrer Titelseite eine Reihe von Fotos, die den Ronaldinho-Trick zeigen. Das große Problem ist die Straffreiheit, die die Diebe genießen in dieser Stadt. Ungeeignete Gesetze schützen sie sogar noch vor einer Entlarvung. Interessant, die Zeitung hat die Gesichter der Diebe verzerrt, die Gesichter der Beklauten aber nicht. Haha. Mittlerweile hat sich im Facebook eine Gemeinde der Diebstahlsopfer Barcelonas zusammengefunden, die sich gegenseitig ihre schlechten Erfahrungen mit der Stadt schildern und andere Besucher im Vorhinein warnen wollen. I know someone who got robbed in Barcelona. Conozco a alguien que sufrió un robo en Barcelona. Am Mittwoch war die Zahl der in diesem Facebook, auf dieser Facebook-Seite schon eingetragenen bei 612. Ein weiterer Treffpunkt im Internet ist die Webseite barcelonasinladrones.org. Dass geklaut wird, ist wohl ein allgegenwärtiges Phänomen. Miet, Politiker, Banker, Spekulanten, Taschendiebe, Handtaschenräuber, alle packen dem Volk in die Tasche. Aber dass die idiotische Glocke der Straffreiheit über allen läutet und sie fröhlich zum Weitermachen einlädt, ist ungeheuerlich und lässt auf eine untergehende Zivilisation schließen. In Google existiert ein Stadtplan mit den hervorgehobenen Orten, an denen die meisten Räubereien und Diebstähle passieren, zu finden unter Mashup Robos in Barcelona. Den Einheimischen sind diese Orte natürlich bekannt. Ramblas und Nebenstraßen, Calle Ferran, besonders hier, wenn man rausgeht, Raval und seine Straßen, Ciudad Vella, Paseo Companys. Auch die Täter sind oft leicht zu erkennen aufgrund ihrer spezifischen Hintergrundphysiognomien. Kommentare. Bist du schon mal beklaut worden, Asila? Ja, klar. Ja, ich kenne niemanden, der nicht beklaut wurde. Jeder, den ich kenne, besonders Mädchen. Alle Frauen, die bei Antonio wohnten, ich kenne Antonio seit 12 Jahren. Der nimmt auch immer Erasmus-Studentinnen auf. Und Manche kommen aus Deutschland, aus Finnland, aus Dänemark, aus Großbritannien. Und jede, es waren vielleicht mehrere Dutzend, wurde nicht nur einmal, mehrmals beklaut. Beklaut auch zum Teil mit Messer an den Hals gesetzt, abends besonders, wenn sie alleine durch die Gasse gehen. Ja, okay, das hatte ich zum Glück noch nicht bisher. Das ist Ihnen nicht passiert? Was mir aber passiert ist und was ich sehr eigenartig fand, weil ich das in Deutschland einfach noch nie erlebt habe, ist, dass ich hier in El Raval, in dieser Universität, war für Geografie, Philosophie und was weiß ich was, das ist ja so eine riesen Bibliothek mit einer, sowieso einer großen Universitätsanlage. Und ich war da, hab ein bisschen gelernt, wollte Spanisch irgendwie lernen und bin auf Klo gegangen für 2 Minuten, kam zurück und mein Rucksack war weg. Ja, Logo. Klar, ich dumm. Aber du hast den da irgendwo alleine gelassen, den Rucksack? Ja, ich hatte ja keine Ahnung. Du hast den Rucksack irgendwo stehen lassen? Ja, aber in der Bibliothek, ja. Ja, das war ja eine Einladung. Ja, klar, in der Bibliothek. Aber zum Beispiel in Deutschland habe ich so meine Bibliotheken und da gehe ich hin, da lasse ich die Sachen liegen, da lassen wir zum Teil unsere Laptops auf dem Tisch liegen. Aber wirklich, da bringen wir solche Sachen. Und guck mal, ich war letzten Sommer in Deutschland, ich war in Bonn und saß da in einem Straßencafé und dann habe ich beobachtet, dass die Leute am Nebentisch aufstanden und sind ins Café auf die Toilette gegangen und haben ihre Sachen, ihre Handtaschen und ihre Taschen auf dem Tisch draußen stehen lassen. Da habe ich gedacht, Alter, verrückt. Gibt es sowas noch? Wir aus Barcelona, du kannst die keinen 2 Zentimeter von lassen. In Bonn gehen die Leute auf Toilette und lassen ihre Sachen draußen liegen. Das war für mich irgendwie, als wäre ich in Wunderland gekommen und dachte, sowas gibt's noch? Das ist ja verrückt. So bin ich ja quasi hergekommen, mit dieser Art, mit der Einstellung, ne? Ich komme noch Wasser. Also wie die Tendenz aussieht, werden wir ja in Bonn oder in Deutschland auch bald Zustände haben wie hier auf dem Ramblas, oder? Glaube ich nicht, ne. Ja? Das ist hier was Einmaliges. Sowas, glaube ich, kann man nicht wiederholen, also so einfach nicht. Ich habe das Gefühl, das geht überall, das zu. Aber nicht in diesem Sinne. Diese Art von Kriminalität. Diese Art von Kriminalität, die gibt es, Werner, aber nicht mit einer solchen Toleranz von Seiten der Behörden und der Polizei. Sowas ist einmalig auf der Welt. Das ist einmalig und das ist was, da kann man erzählen, was man will. Das ist wirklich eine einmalige Sache, die gibt es nur hier in Barcelona und das ist schon ein Hammer. Ja, also mir persönlich ist das auch zweimal passiert. Ein drittes Mal konnte ich es noch verhindern. Einmal aus purer Dummheit selber, wo der Barca wieder mal die Champions League gewonnen hatte, bin ich natürlich zu Canaletas hingegangen. Ein Menschengedränge, wie man sich's gar nicht vorstellen kann. Und dann habe ich später dann eben gemerkt, dass mir der Geldbeutel fehlt. Aber gut, was mich im Grunde, weil du gesagt hast, wem ist es noch nicht passiert, was mich eigentlich viel mehr bedrückt ist, dass das wirklich jedem von uns passiert, aber nicht in dem Sinn, dass uns jetzt irgendjemand in die Hintertasche langt und den Geldbeutel rauszieht, sondern dass wir jeden Tag bestohlen und beraubt werden von unserer eigenen Regierung, von den Politikern, von den Banken. Das ist klar, Werner, das prangern wir ja auch jede Woche hier an. Oder weil du vorher aber das ist auch jetzt den Arbeitgeberpräsidenten zitiert hast, Gerardo Díaz Ferran, ne? Dieser Typ, er ist immer noch Arbeitgeberpräsident, Verhandlungspartner von Regierung und Gewerkschaften, hat an öffentlichen Geldern bekommen fast 1 Milliarde Euro für seine verschiedenen Unternehmen und das hat er dann für andere Zwecke benutzt. Ja? Und diese Typen sind es, die also volkswirtschaftlich gesehen einen Schaden anrichten, der 100.000 Mal größer ist und schwerwiegender ist, uns jeden Tag beraubt als diese kleinen Kriminellen hier auf den Ramblas. Weitere Orte mit hohem Diebstahlrisiko in Barcelona. Banken mit ihren seltsamen kryptischen Gebühren, Hausverwaltungsgesellschaften, Immobilienbüros, Cafés und Terrassen, Telefongesellschaften, das Internet und vieles, vieles mehr. Das waren die heutigen Katastrophen und vermischten verkehrte Weltnachrichten. raus an alle, die nicht wissen, wer sie sind. Ich weiß, wer ihr seid. Check das, so bin ich, so bin ich. Promenaden entlang, nie hast du Ferien, die Arbeitslose haben. War alles, was zu Tadesbahn gegangen ist und du statt Vorgarten, wo es Hohetan, was Badetannes handelt. Sagst du, nee, das ging nicht, weil und so ein Zeug. Bist bibeltreu, doch an der Wand ein rotes Kreuz. Wirst du gebraucht, wenn Lappen zählen wie beim Autofahren, weil nie nicht mal in tausend Jahren jemand dir glauben kann. Alle sagen ja, ja, so, so. Alles schön, alles gut, los, los. Ist die Pointe deines Lebens, fragen, wo ist der Witz? Und du gehst suchen nach falschen Wegen im Labyrinth des Nichts. Deine Hose starrt, weil ihr bloß tut. Hast du im Leben Staub und machst die Homo-Ruf. Nimmst dich so schwer wie eine Bar mit deinem Mörder, ne, tu was. Und nerv mich rum wie auf Frittenpartys, Pumas, ne, sag. Form. Im Alter wirst du fett und denkst, auf dir ist mehr geworden. Quatsch, du wie Enten, redest vom Plagen und blendest dich selbst so lang, bis du blind wirst und eines Tages endest. Kommst du zu kurz, zu frust, dann immer stinkt, denn du sprichst nur die Sprachen der Drachen, die dich verschlingen. Dabei willst du nix als ein bisschen Respekt, willst über den Tellerrand schauen, aber kein Tisch ist gedeckt. Ich sag dir niemand guten Tag, ja du bist hässlich wie die Nacht. Dann träum ich Tag und Nacht vom anders sein, von mir aus trimm dein Bodytop. Bring mich erst, wenn du dich magst, wird ein Schwanz vom Lollipop. Ist deine Hose stark, weil ich bloß tut. Hast du einen dicken Stock und machst wie Homo. Seh ihn nicht nach dem Ende wie beim Bücherlesen, sonst war's das. Zeig der Welt am Boden, wer du bist und dann sag das. Ihr hört Niemandsland, ihr hört Radio Contrabanda auf 91.4 FM. Eines unserer Themen, die wir heute praktisch noch nachbehandeln möchten. Wir hatten ja die letzten Wochen sehr viel über das Bankentribunal berichtet. Heute gilt es, dieses Thema noch einmal im Nachhinein zu beleuchten. Wir wollen wissen, was ist da eigentlich genau passiert. Wir hatten eine super Sendung vorbereitet mit Audiobeiträgen im Internet, mit allen möglichen Verhandlungswortmeldungen, Expertenmeinungen, die Stimmen der Ankläger, die Stimmen der Verteidiger, die Urteilsverkündung. Leider haben wir heute ein technisches Problem mit dem Internet hier im Studio von Contrabanda FM. Wir werden versuchen, noch einmal, ich habe jetzt das Kabel gefunden, ich werde versuchen, noch einmal den Rechner noch einmal neu zu starten. Mal sehen, ob wir dann das Internet reinkriegen. Wenn nicht, werden wir das mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier aufgrund unserer schriftlichen Notizen verkünden. Niemandsland. Feige Morde, Kinderblut, sie braune Scheiße töten, seh dich, Deutschland im Herbst! Deutschland im Herbst! Deutschland im Herbst! Deutschland im Herbst! Regierung, die Lüge eures Lebens, schon die Lüge über uns, ich höre dich. Deutschland im Herbst! Das Bankertribunal, wie gesagt, hat also am letzten Wochenende seine Pforten geschlossen und, wie sollte es anders sein, hat das Verfahren gegen die Banken natürlich mit einem Urteilsspruch abgeschlossen. Wir können uns schon denken, diese Banken, die wir haben, die haben wir natürlich nicht verdient, aber wir haben sie, diese Banken wurden schuldig gesprochen. Die größte Finanz- und Wirtschaftskrise seit 1929, das wissen wir alle, ist noch lange nicht vorbei. Schritt für Schritt ziehen die Folgen immer noch größere Kreise. Verschuldungsspirale, Staatskrisen, Ausverkauf der öffentlichen Infrastruktur. Doch eine angemessene Aufarbeitung der Ursachen hat es bisher eigentlich nicht gegeben. Deshalb eben das Bankentribunal. Das Bankentribunal, organisiert von ATTAC, hat versucht, Licht in dieses Dunkel zu bringen. In drei großen Beweisaufnahmen wurden Ankläger, Verteidiger, Richter, Zeugen und Gutachter die Hintergründe des Krachs und der fragwürdigen Bankenrettung hatten die ausgeleuchtet und dabei die Verantwortung von drei Bundesregierungen sowie von Banken, Wirtschaftsprüfern, Ratingagenturen und Meinungsmachern geprüft. Damit sollte zum einen Aufklärung über strukturelle Krisenursachen und persönliche Verantwortungen geschaffen werden, zum anderen auch die Voraussetzungen für die Entwicklung von Alternativen, und darum geht es letzten Endes, diesem System etwas anderes entgegensetzen. Denn eines ist klar, die neoliberale Ideologie ist gescheitert. Die Zeit für ein ganz anderes Wirtschafts- und Finanzsystem ist gekommen. Was da alles zerstört wird, Verschuldung und Privatisierungsdruck, was auf dem Sektor der Arbeit, Gesundheit und Rente, die Folgen für den globalen Süden, ökologische Folgen, welche Schäden die Demokratie genommen hat, das alles wurde in dem Beweisverfahren dem Publikum wirklich mit Fakten, Tatsachen und juristisch astrein bewiesen. Welche Ergebnisse, Nasila, haben wir bis jetzt? Was ist da passiert? Was ist dabei rausgekommen? Ja ich habe mir ja hier das vorläufige Urteil gedruckt und durchgelesen, die normativen Grundlagen des Urteils. Aha. Und ganz am Ende kommen dann die Schlussfolgerungen und die Forderungen. Also die werden dann genannt und ich könnte die ja mal präsentieren. Bitte. Also, als erstes wird genannt, dass das Geld ein öffentliches Gut ist und Geldschöpfung eine öffentliche Aufgabe. Soweit private Banken diese Aufgaben übernehmen, handeln sie in öffentlicher Verantwortung. Es darf keine wirtschaftliche Freiheit ohne Verantwortung geben. Das wird erstmal so mal klargestellt. Eigentlich eine Frage der Ethik, ne? Und eine Frage der Institutionen, die über so etwas eigentlich wachen sollten. Unser System hat ja nun, es gibt ja Kartellämter, es gibt Finanzaufsichtsbehörden, es gibt das Finanzamt, es gab Reglementierungen für Missbrauch und so weiter. Und wie gesagt, die Regierung Schröder-Fischer, ich glaube, das war die erste Regierung, die praktisch dieses System abgebaut hat, systematisch. Ja. Die Regierung Schröder-Fischer hat ja auch keinen eigenen Wirtschaftsminister ernannt, sondern hat einen praktisch einen Parteifremden genommen und hat diesem Mann praktisch vielleicht wider besseres Wissens oder trotz besseres Wissens oder ohne zu wissen, hat diesem seltsamen Menschen praktisch die Vollmacht als Finanzminister gegeben. Der durfte da schalten und walten und mit Wall Street direkt Kontakt aufnehmen und eben die deutsche Wirtschaft auch den Erfordernissen Wall Streets anpassen. Und das ist eigentlich eine Schweinerei gewesen, oder? Und das Gleiche, genau das Gleiche, was hier in Spanien passiert ist in den 80er Jahren, wo die sozialistische Regierung an die Macht kommt. Und wen holen sie als Wirtschaftsminister? Herrn Boyer, ein Neoliberaler, der eigentlich mit der Partei nichts zu tun hatte. Das heißt, die Sozialdemokraten oder sogenannten Sozialisten sind Experten darin, die Wirtschaft praktisch dem sogenannten Klassenfeind zu überlassen, ohne Not. Das muss man auch dazu sagen. Man überlässt einfach wahrscheinlich auch Militär, Polizei und diese ganzen Sachen dem Klassenfeind und begnügt sich dann mit Kultur- und Repräsentationsaufgaben. Und die ganzen harten Sachen, die eben die Säulen des Systems ausmachen, die bleiben unangetastet von Reformen oder Veränderungen. Was auch vielleicht daran liegt, dass man da auch kaum Überblick hat, ne? Man überblickt da ja auch kaum durch. Natürlich, kein Durchblick. Durchblick auch. So, und hier geht die nächste, Nasila, die nächste rote Karte wird praktisch unseren Medien gezeigt und besonders den Wirtschaftsfachleuten, die in einer kryptischen Sprache Dinge, die sie selber nur halb verstanden haben, mit Worthülsen, die ihnen die Banken vorgeben, versuchen, einem Volk, das überhaupt keine Ahnung hat, was eine Zentralbank macht und für Aufgaben hat, zu erklären. Und hier liegt schon der Hase im Pfeffer. Ne? Bis hin zur Terminologie. Also was du überall lesen kannst, in deutschen Medien, das Wort Investor, die Investoren. Ja? Ja. Also das ist in sich, diesen Begriff zu benutzen, schon Ideologie, ne? Wenn man wirklich das korrekt benennen wollte, müsste man sagen, die privaten Spekulanten. Es sind Spekulanten, richtig. Aber niemand wird das sagen. Die Leute reden alles schön. Die sagen ja auch nicht Krieg, sondern die sagen Operationen. Die sagen ja nicht Massaker, sondern die sagen, das war eine Operation gegen Aufständische. Nachher kommt dann bei raus, es waren zwei schwangere Frauen, drei Kinder und der Dorfälteste sind da in die Luft gejagt worden durch ein feiges Bombardement aus der Luft. Das wird dann als Gefechtssituation hingestellt und so weiter. Es ist eben die Sprache der Herrschenden, die ist so, die ist falsch, verlogen. Erich Mühsam, hast du ein Zitat gerade? Ja, nochmal, Erich Mühsam, also wie gesagt, schon fast 100 Jahre her, dass der seine Sachen geschrieben hat, aber so aktuell wie nie. Ne? Ein kleines Gedicht, das heißt Der Revoluzzer, und er hat es damals schon der deutschen Sozialdemokratie gewidmet, ja? Also ein ironisches Gedicht über deren Geisteszustand. Ja? Und weil die Tradition, die Historie der Deutschen, der Sozialdemokraten war ja wirklich erstmal, dass noch Mitte des vorletzten Jahrhunderts waren das ja anständige Leute, die erkannt hatten das Problem des Systems Privateigentum, Kapitalismus, und die ersten Sozialisten, die wollten ja tatsächlich noch eine Revolution machen, und deshalb heißt sein Gedicht jetzt, sein ironisches Gedicht gegen die deutsche Sozialdemokratie, Der Revoluzzer. Das geht so. War einmal ein Revoluzzer, im Zivilstand Lampenputzer, ging im Revoluzzerschritt mit den Revoluzzern mit. Und er schrie, ich revolütze. Und die Revoluzzermütze schob er auf das linke Ohr, kam sich höchst gefährlich vor. Doch die Revoluzzer schritten mitten in der Straßenmitten, wo er sonst unverdrutzt alle Gaslaternen putzt. Sie vom Boden zu entfernen, rupfte man die Gaslaternen aus dem Straßenpflaster raus, zwecks des Barrikadenbaus. Aber unser Revoluzzer schrie, Ich bin der Lampenputzer dieses guten Leuchtelichts. Bitte, bitte, tut ihm nichts. Wenn wir ihn das Licht ausdrehen, dann kann kein Bürger nichts mehr sehen. Lass die Lampen stehen, ich bitte, denn sonst spiele ich nicht mehr mit. Doch die Revoluzer lachten und die Gaslaternen krachten und der Lampenputzer schlich fort und weinte bitterlich. Dann ist er zu Haus geblieben und hat dort ein Buch geschrieben, nämlich »Wie man revoluzt und dabei noch Lampen putzt«. Ja, das berühmte Lied von, das berühmte Gedicht von Erich Mühsam. Nasila, bitte. Ja, ich führe das mal fort mit den Forderungen. Und hier wird das nämlich auch nochmal angesprochen mit der Kontrolle, die man uns Bürgern geben sollte. Und Leute, es ist folgendermaßen, es darf kein Finanzunternehmen oder Finanzgeschäft oder Finanzplatz außerhalb der öffentlichen Aufsicht und Kontrolle verbleiben. Dies bedeutet auch ein Verbot von Zweckgesellschaften. Das heißt, da müsste ich jetzt von meiner Spezialeffekt-CD die Lachsalven einblenden. Man hört die jetzt lachen. Ja, weil, klar, weil das meiste, diese Aufforderung ja, nicht. Weil 80% des privaten Finanzkapitals entzieht sich der öffentlichen Kontrolle, klar. In den Steuerparadiesen. Ja. Da können wir sagen, danke Politiker, ihr erzählt uns einen von Krise und traut euch noch nicht mal die Paradiese trocken zu legen. Mhm. Weiter? Zweite Forderung. Die Finanzwirtschaft hat der Realwirtschaft zu dienen. Es sind daher alle Finanzprodukte zu verbieten, die keinen zwingenden Nutzen für die Kreditversorgung von Unternehmen und Privatpersonen haben. Dies gilt etwa für ungedeckte Leerverkäufe oder komplexe Kreditverbriefungen. Nummer 2. Nummer 3. Die Finanzwirtschaft ist grotesk überdimensioniert. Viele Banken haben keinen erkennbaren Geschäftszweck oder flüchten in die Spekulation und den Eigenhandel, weil mit dem klassischen Bankgeschäft kaum Gewinn zu machen war. Der Finanzsektor muss schrumpfen und Eigenhandel verboten werden. Letztlich bedeutet dies, die Privatbanken entwickeln ein Profil, wie die Sparkassen es schon haben. Sie dienen der Realwirtschaft. Vierte Forderung. Es darf keine systemrelevanten Banken mehr geben, die bei Schieflage mit Steuermitteln gerettet werden müssen, um eine Kernschmelze des Finanzsystems zu verhindern. Die Größe der Banken ist also zu reduzieren. Das bedeutet auch, es werden keine Fusionen von Banken mehr zugelassen. Übrigens, was gerade hier auf dem Sparkassensektor in Katalonien passiert, die fusionieren gerade wie Teufel, die Sparkassen. Ja. Werden zum Teil sogar gezwungen zu fusionieren. Ah, okay. Um dann angeblich auf dem internationalen liberalisierten Markt konkurrenzfähig zu sein. Klar, das ist immer das große Argument, das die da haben. Dann war ich jetzt beim fünfte Forderung. Die Risikovorsorge bei den Banken muss deutlich verstärkt werden und das hinterlegte Eigenkapital steigen. Zudem sollten die Eigenkapitalanforderungen mit der Größe der Bank zunehmen, um gefährliche Konzentrationsprozesse zu bestrafen. Das würde ich auch sagen. Es gab ja mal Kartellgesetze. Ich weiß nicht, ob die für die Banken nicht gelten oder ob die überhaupt noch gelten. Ich hatte damals als BWL-Schüler fleißig gelernt, Kartellgesetze, das Bundeskartellamt und das muss die Marktwirtschaft überwachen und aufpassen, dass der Markt auch weiter funktionstüchtig bleibt. Ha, ha, ha. Und die Kartellgesetze, man hört nie mehr was davon. Ich habe noch nie die letzten 20 Jahre mehr einmal jemanden gehört, der gesagt hat, der überhaupt nur ein Kartellgesetz zitiert hätte in der Presse. Aber das hört man nicht mehr. So punktuell wird es manchmal noch genannt bei den sogenannten Kartellabsprachen, also was theoretisch nicht sein darf, dass die, bleiben wir bei den Banken, dass sich die untereinander absprechen, ab einem bestimmten Datum zum Beispiel die Kontoführungsgebühren zu erhöhen. Das passiert, aber ist natürlich schwer nachzuweisen, weil theoretisch das Prinzip des freien Wettbewerbs erfordert, dass wenn das eine macht, dann können das die anderen auch machen, wenn sie wollen. Aber in diesem Moment wird dann funktionieren die Sachen manchmal noch. Ja. Ja, dann kommt die sechste Forderung. Und sie lautet, es kann nicht sein, dass Ratingagenturen von ihren Auftraggebern bezahlt werden. Hier ist dem Vorschlag des Zeugen Sven Giegold zu folgen, dass die Investoren für die Ratings aufkommen müssen. Wir sollten mal kurz erklären. Ich meine, viele Leute, die uns zuhören, wissen überhaupt nicht, was das bedeutet oder worum es da geht. Eine Ratingagentur ist eine angeblich unabhängige Instanz, die soll die Bonität eines Geschäfts beziehungsweise einer Bank bewerten, klassifizieren. Die gibt Punkte und nach diesen Punkten wird gesagt, wie real oder wie glaubwürdig ein Geschäft ist oder wie solide praktisch ein Geschäftsgebaren oder eine Bank ist. Und diese Ratingagenturen, da hat man praktisch auch den Bock zum Gärtner gemacht. Man hat das praktisch von den Banken bezahlten Agenten überlassen, die sich selber bewerten. Das war bei Lehman der Fall, bei diesen Lehman Brothers, die den Bach runtergegangen ist. Und das war jetzt auch bei der Hypo Estate hier in Deutschland der Fall. Und ich weiß nicht, wo das noch überall der Fall ist. Also der naive Mensch, der hört, diese Rating-Institutionen oder Aufsichtskontrollmechanismen, denkt natürlich zuerst mal, das ist was Staatliches, die da versuchen, was zu kontrollieren, aber das sind private Institutionen, die auch natürlich ihre ganz ureigenen Interessen haben, ne? Ja. Und die dann oft Unternehmen oder Banken bewerten sollen, wo sie selber Eigentümer sind oder ihre Anteile haben. Also schon daher ist es völlig lächerlich, von daher eine Lösung zu erwarten. Ja, jetzt gibt es noch andere Punkte? Ja, was ich vielleicht noch interessant finden würde, sind die Vorwürfe, den Schröder einmal bitte zukommen und einmal der Regierung Merkels. Genau, der Regierung Schröder ist vorzuwerfen, dass sie die Spreizung des Eigentums und des Vermögensverteilung verschärft hat. So wurden die Arbeitsverhältnisse systematisch entriegelt durch das Beschäftigungsförderungsgesetz, das Leiharbeits-, das Zeitarbeits- und das Befristigungsgesetz sowie durch Hartz IV. Das Resultat sind sinkende Löhne und ein kontinuierlich wachsendes Armutsrisiko. Zudem wurden die sozialen Sicherungssysteme teilprivatisiert und den Interessen der Finanzwirtschaft ausgeliefert. Hinzu kam, dass Spitzenverdiener und Kapitaleigner steuerlich stark entlastet wurden. Der Spitzensteuersatz wurde von 35 auf 42% abgesenkt zum Beispiel. Und umgekehrt. Das muss umgekehrt sein. Von 42 auf irgendwas mit 30, ne? Nee, hier steht, der Spitzensteuersatz wurde von 53. Ah, schon 53, nicht 5. Oh. Ja, ja, ja. Oh Gott, ich lese die Zahlen jetzt schon andersrum. Ja, ja. Die spanischen Sozialisten machen genau das Gleiche wie damals die deutsche Sozialdemokratie. Ja. Weiter, bitte. Dann kommt die Große Koalition. Und hierbei wird sie durch die Bundeskanzlerin, also sie wird durch die Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ex-Finanzminister Peter Steinbrück vertreten. Und ihnen wird vorgeworfen, bei der Rettung der Hyporeal Estate unnötig Steuergelder verschwendet zu haben, weil das Finanzministerium trotz bekannter Liquiditätspässen keinerlei Notfallplan ausgestellt hatte. So kam es zu einer nächtlichen Rettungsreaktion, in der es nicht mehr möglich war, die Hyperreal Estate Gläubiger angemessen an den Rettungskosten zu beteiligen. Ja, ich glaube, es hätte auch bei einer sehr durchdachten Rettungsaktion ebenfalls so ausgesehen. Und das riecht auch nach Schildbürgerstreichen, ne? Das sind Schildbürger. Da hat man wirklich die Dümmsten der Dummen praktisch hingesetzt, die sollten da irgendwas sich ausdenken, haben dann, dadurch, dass sie keine Ahnung haben, müssen sie immer wieder einen Berater holen, der ein gewiefter Hai ist, ein Agent, und der erzählt ihnen dann, was sie machen sollen. Das funktioniert schon lange so in der Wirtschaft, dass diejenigen, die an die Macht kommen, das muss man vielleicht den Sozialdemokraten zugute halten, die haben überhaupt keine Ahnung. Ein Fischer, ein Schröder, gut, wenn man ihnen Geld in die Tasche steckt, das nehmen sie natürlich, aber die haben wahrscheinlich keine Ahnung von diesen haifischartigen Zusammenhängen, die da oben herrschen, unter den oberen Finanzgangstern, und die bekommen dann einen Berater hingesetzt oder zwei oder drei, Die werden sogar eingeflogen. Achtung, es wurden amerikanische Berater eingeflogen. Genau wie in der Sowjetunion, als sie zu Ende ging, bekam Jelzin eine ganze Riege von Militär- und Finanz- und Kapitalismusberatern aus den USA eingeflogen, die ihn mehrere Jahre lang umgeben haben und ihm praktisch um ihn rum ein System, einen Kapitalismus aufgebaut haben. Und so ähnlich gehen auch die Sozialdemokraten vor, wenn es um wirtschaftliche Fragen geht. Wobei man ja den Amerikanern nochmal sagt, also das muss man denen echt nochmal gutheißen, die haben ja wenigstens die Gläubiger, die haben sie ja bekannt gegeben, ja, aufgrund des Druckes des Parlamentes. Also das muss man ja auch nochmal lassen. Das haben wir hier in Deutschland zum Beispiel nicht. Also wir haben ja keine Ahnung, wer jetzt überhaupt welches Geld bekommt, in welche Richtung das Geld fließt, wie zurück. Also wir wissen ja wirklich gar nichts. Wir haben ein Riesenproblem hier in Europa, in Deutschland auch. Es geht um den Geheimfonds. Das heißt, alles, was die Banken bekommen haben, unterliegt der Geheimhaltung. Es gibt da Billionen, die wurden den Banken praktisch gegeben, aber niemand weiß, wann, wie, unter welchen Bedingungen und wozu die verwendet werden, wann die zurückgezahlt werden. Das ist der sogenannte Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung. Und hier ist wirklich absolut die Demokratie in Gefahr. Ich wiederhole nochmal, ich hatte es in einer der letzten Sendungen mal erwähnt, es ist wie ein Militärputsch. Die Bankenrettungen waren und sind von Geheimhaltung und Verschleierung umgeben wie eine Geheimoperation zur Nazizeit. Mit dem Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung, der nennt sich auch SOFFIN, wurde ein Schattenhaushalt mit einem Budget, Achtung, von 480 Milliarden Euro eingerichtet, der einer Kontrolle durch Parlament und Öffentlichkeit absolut faktisch entzogen ist. 480 Milliarden, das ist das anderthalbfache des Bundeshaushalts. Da weiß kein Schwein, wer wo was mit diesem Geld macht. Das ist ungeheuerlich. Mhm. Also das ist praktisch, wenn man sich das ausdenken würde als kleiner Mann und würde das in einem Science-Fiction-Roman schreiben, dann wird man wahrscheinlich verlacht. Hm? Ja. Und das Lustige ist, wir werden auch verlacht. Das heißt, die lachen ja. Die sitzen da in ihren Rotary-Clubs und lachen sich in Ast und denken, habt ihr gesehen, wie wir die wieder reingelegt haben? Also um diese Sachen publik zu machen, ist es natürlich erstmal so eine dankenswerte Initiative, wie jetzt in Berlin dieses Bankentribunal da zu veranstalten. Aber was ich gehört habe, also die Meinung darüber, wie das abgelaufen ist, das Resultat und so, sind mehrdeutig, vielspältig. Die einen finden, ja, fantastisch, wunderbar, und die anderen sagen, schwache Vorstellung. Und so ein bisschen hatte ich ja auch den Eindruck, jetzt wo Nasila das vorgelesen hat, alles beginnt mit diesen bekannten Formulierungen. Ne? Es kann nicht sein, dass, ne? Man darf oder man darf nicht, man muss, es muss und so. Ja, gut, das wissen wir ja alles. Also im Grunde ist es doch wieder vielleicht nicht mehr als nur so ein Sammelsurium von Empfehlungen an die Politiker, was zu tun wäre, was man tun müsste. Ja. Und wie die Politiker reagieren werden, das können wir uns ja schon vorstellen. Also dann gab es wohl offenbar auch Widersprüche zwischen den Veranstaltern auf der einen Seite und der großen Mehrheit des Publikums bei dem Tribunal. Welche Quelle zitierst du jetzt, Werner? Weil ich habe das Tribunal ziemlich lange da auch verfolgt, live im Internet. Ja, hast du das selber jetzt so formuliert oder, schreibt das die Bild oder der Spiegel? Es wird da zitiert dann zum Beispiel ein Mitglied der Jury, der dann sagt, ja, das Publikum sei viel radikaler gewesen oder hätte mehr von uns erwartet. Und er sagt dann, dem Publikum zufolge hätten wir die Angeklagten dazu verurteilen müssen, alle drei Bände Kapital von Marx auswendig zu lernen. Gut, wenn die Politiker... Also das ist eine Stimme jetzt, das ist eine Person, die das sagt. Von den Veranstaltern. Von den Veranstaltern selber, ja. Und jedenfalls, selbst wenn die Politiker jetzt anfangen würden, Marx zu lesen, würden sie das gar nicht verstehen, ne? Fürchte ich. Also ich war letzte Woche so ungefähr 2 Stunden, habe mich immer wieder reingeschaltet in die aktuellen Beiträge. Übrigens auch die Kleingeldprinzessin gesehen, die ist da aufgetreten. Und was ich erlebt und gesehen habe, das waren Teile der Beweisführung. Das fand ich richtig spannend, interessant, sehr gut gemacht und sehr klar und klug vorgetragen. Man kann nicht mehr in der Kampfsprache der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts die Phrasen dreschen. Diese Zeit ist vorbei, das bringt nichts, das hat man erlebt, das hat man gehabt. Man muss wirklich mit, egal mit welcher Sprache, aber mit einer klaren Sprache die Fakten darlegen und den Leuten eine Entscheidungsgrundlage geben. Man kann die Leute nicht, wie vielleicht auch viele wollen, mit linken hoch die Tassen und nieder mit Parolen abspeisen oder dieser Zug ist abgefahren, das ist eine tote Sprache, die kann man nicht, auch nicht mehr wiederbeleben, sondern meiner Meinung nach, was ich da gehört habe, das war schon gut, das war gut gemacht und das ist eigentlich nur eine Basis. Das ist eine Basis für Gremien und für Machtgruppen. Wenn sie die Entscheidung haben, können sie darauf zurückgreifen. Es ist alles wasserfest. Es ist wie ein Kommissar, der ermittelt. Ich stelle mir das so vor, es ist ein Verbrechen passiert, ein Kommissar ermittelt, das kennt man aus Hollywood-Filmen, beweist, eine astreine Beweiskette zeigt den Mörder, die Adresse, die Beweise, Spuren, sogar ein Geständnis liefert er ab, ein Teilgeständnis und legt sie dem Richter vor. Der Richter, der sagt, nein, es reicht nicht, wir können diesen Mann nicht einsperren, aber die Beweise liegen vor. Wenn die Justiz sich ändern, wenn ein gerechter Richter einmal kommen würde, der hätte jede Grundlage völkerrechtlich und strafrechtlich und wirtschaftsrechtlich und handelsrechtlich, um diese Verbrecher zu verurteilen. So habe ich dieses Tribunal verstanden und so, glaube ich, sollte man es sehen. Alles andere, denke ich mir, kann jetzt ellenlange Diskussionen auslösen um die Form oder um die Art, wie das vielleicht dargeboten wurde. Vater, der verloren. Nasila, wir müssen gleich raus in ein paar Minuten. Sag mal, was gibt's noch? Was ist noch spektakulär an dem Urteil? Das ist sehr lang. Ich habe gesehen, du hast da sehr, sehr viel ausgedruckt. Könntest du vielleicht noch so ein Resümee bringen? Ich habe mir eigentlich noch danach, ich habe mir vor allem Artikel nochmal ausgedruckt und mir durchgelesen, weil ich wissen wollte, genau wie Werner eben gerade erwähnte, wie ist das angekommen im Publikum? So jetzt in den konservativen Zeitungen wie Süddeutsche, ich habe mir die von Attac selber welche Berichte ausdrucken lassen und halt auch von Spiegel Online, der sehr kritisch umgeht mit der ganzen Sache. Klar, Spiegel, wo man draufhauen kann, wo man links draufhauen kann, da haut der Spiegel drauf. Das hat er auf jeden Fall das auch immer gemacht. Da kam auf jeden Fall mit harten Sprüchen. Was ich aber auch hier von dem Wolfgang Kaden, das ist auf der Attac-Seite zu finden. Ja. Der Wolfgang Kaden, der ist der ehemalige Chefredakteur des Spiegels und des Manager-Magazins. Mhm. Und der hat zum Beispiel ungefähr das gleiche erwähnt wie du, dass er halt unheimliche Freude hatte am Samstag, also an dem Tag, wo die Beweisaufnahme und die Anklage stattfand. Und ich kann es ja mal zitieren. Die Dramaturgie war gut durchdacht, langes Geschwafel war durch den engen Zeitraum schwer möglich, die Gliederung in verschiedene Themen war sinnvoll. Es traten namhafte Zeugen auf, die etwas zu sagen hatten. Und während der Verhandlung sei kaum jemand aus den Fluren des Theaters herumgelaufen. Und dies ist ein Indiz dafür, dass es eine hohe Qualität des Tribunals vorhanden war. Und ich denke mal, das kann man auf jeden Fall auch ernst nehmen. Ich habe viele Sachen gelesen. Was er aber halt eher kritisiert ist zum Beispiel so die Urteilsverkündung. Die fand er so ein bisschen platt. Da hat er ein bisschen mehr Pep erwartet und er sagte auch, die Verlesung der Urteile hörte sich für mich an, als ob die Richter schon mit dem fertigen Urteilstext angereist wären. Ja, klar. Aber was ich zum Beispiel, das finde ich jetzt zum Beispiel auch irgendwie schade, weil das sagt er auch, es fehlte inhaltliche Auseinandersetzung mit dem, was am Tag zuvor abgelaufen war. Und das muss ich ihm auf jeden Fall, da stimme ich ihm auf jeden Fall zu. Ich denke, das hätte man machen müssen. So eine Urteilsverkündung vorher fertig zu schreiben und dann irgendwie sich nicht auf die ganzen Diskussionen, auf den ganzen Ablauf zu beziehen. Das ist natürlich ein bisschen trocken und kann natürlich dann auch enttäuschen. Ansonsten würde ich sagen, gibt es Kritik, viel Kritik, aber auch, ich glaube auch viele positivere Sachen. Gut, ich finde es auch gut, wenn man den Ablauf kritisiert. Das muss man auch können. Man kann bestimmt alles viel besser machen. Man hätte vielleicht bessere Show-Elemente einbauen können. Mir kam das auch ein bisschen so ein, rein vom Optischen her kam mir das alles ein bisschen bieder vor. Aber wie gesagt, das sind Sachen, die sind peripher. Ich denke mir, die Inhalte sind wichtig. Ja, ich bin ein Mensch, der sich auf die Inhalte konzentriert. Und die Verpackung. Der Krise, dass man das immer versteht. Genau. Das haben wir, glaube ich, gut gemeistert. Ja, und die Verpackung ist manchmal ein Ornament, das kann wichtig sein, aber bei solchen knallharten Themen ist das schon egal, welche, ob die da Krawatten tragen oder Pelzmäntel oder sonst was oder Strickpullis, wenn die gut die Inhalte rüberkommen, ist das okay. Werner, du wolltest noch was ankündigen? Ja. Dann müssen wir raus aus dem Programm. Ja, kein Film diesmal. Der Sommer naht vielleicht, wenn der Vulkanausbruch uns nicht dieses Mal den ganzen Sommer stiehlt. Und die Kinder haben, für die stellt sich dann immer die Frage, wohin mit den Kindern, wenn die Schulferien anfangen. Unter ihr gibt es eine interessante Geschichte, die ist allerdings zeitlich beschränkt auf die letzten zwei Wochen im Juli, konkret vom 19. Juli bis zum 1. August, angekündigt als Sprach- und Schauspielcamp für Kinder und Jugendliche. Und nun gibt es im Sommer immer sehr viele von diesen Angeboten, Ferien, Freizeitangeboten für Kinder, aber dieses hier, das scheint mir doch eine sehr seriöse Sache zu sein. Die Initiative geht aus von Susan Amir, die ist die Leiterin seit 2004 von einer Kinderschauspielschule in Berlin und die will jetzt zusammen mit einer anderen Frau, Christine von Enzberg, als Projektleiterin hier in Katalonien ein Sommercamp organisieren. Kinder und Jugendliche sollen durch den Schauspielunterricht im Selbstbewusstsein gestärkt werden, Hemmungen abbauen und nebenbei spielerisch Sprachen lernen, Englisch und Deutsch, beziehungsweise ihre Sprachkenntnisse vertiefen. Also wen das interessiert, der soll sich am besten selber ein Bild machen. Da gibt's eine sehr schön gemachte Homepage. Das ist www.colonias-de-verano.es. Also aus dieser Homepage kann man alles Wichtige ersehen. Da stellt sich das ganze Team vor. Da wird das Projekt beschrieben und man kann sich da anhand von vielen Fotos auch ein Bild machen, wie es da zugeht. Also nochmal, www.colonias-de-verano.es. Ein Haus, ein Kleeblatt, ein Schuh. Wir werden gleich aus der Sendung raus müssen. Nächste Woche ist der San Jordi-Tag. Und den wollen wir hier im Niemandsland begehen mit dem Thema Bücher, Lesen, Literatur. Ich hoffe, ihr habt Lust auf dieses Thema, Nasila und Werner. Ja, klar, gerne. Das heißt, nächste Woche lesen, was ihr gerne lest. Wir bringen Bücher mit. Wir können auch, wie Werner heute gemacht hat, Gedichte vorlesen oder kleine Texte oder Auszüge. Das wäre eigentlich meine Idee. Ich werde die berühmte CD Rosenlieder mitbringen. Alles geht's um Rosen. Kauf uns doch eine Rose. Wenn du meine Freundin wärst, würde ich dir eine schenken, würden. Aber da könnten leicht Missverständnisse entstehen. Gut, ich möchte diese Sendung beenden mit einer sehr schönen Stimme, mit einem sehr schönen Lied, aber ich möchte mich schon verabschieden. Wenn ihr einverstanden seid, sagen wir Tschüss, Adeo, Adios. Ja, gleichfalls Tschüss. Grüße an alle. Bis nächsten Freitag. Bis nächsten Freitag. Vergessen wir nicht, heute ist der internationale Tag der Stimme. International Voice Day. Vielen Dank, ihr habt gute Stimmen. Wieder ein Kompliment. Gebe ich einmal zurück. Und wie gesagt, das Lied, mal gucken, ob ihr die Sängerin erkennt. Und ich sage, jo, agur, bis nächste Woche. Die Sendung wird morgen von 10 bis 12 Uhr wiederholt und guckt in den Podcast rein unter www.niemandsland.kontrabanda.org. Adeo. Im Glanz der Dunkelheit.